Bayern 2 Hörspiel. In unserer Reihe Space is the Place bringen wir heute einen Hörspielklassiker aus dem Jahr 1955. Das Unternehmen der Vega von Friedrich Dürrenmatt. Für den Schweizer Schriftsteller, der 1990 im Alter von 69 Jahren starb, sah die Zukunft wenig verheißungsvoll aus. In seinem dystopischen Hörspiel ist die Welt im Jahr 2255 in zwei einander feindliche politische Blöcke aufgeteilt. Der Planet Venus dient der Erde als Strafkolonie für Kriminelle, aber auch für unliebsame politische Gegner. Der eine Staatenbund deportiert Kommunisten, der andere Demokraten. Eine Delegation der freien Staaten von Europa und Amerika macht sich auf den Weg zur Venus, um dort Verbündete für den Kampf gegen den Gegner auf der Erde zu gewinnen. Der Bayerische Rundfunk bringt ein Hörspiel von Friedrich Dürrenmatt. Das Unternehmen der Vega. Präsident bereit, sendet Geheimbericht Unternehmen Vega, sendet Geheimbericht Unternehmen Vega. Präsident bereit. Hier Agent des Geheimen Dienstes Mannerheim. Hier Agent des Geheimen Dienstes Mannerheim. Herr Präsident der Freien Verbündeten Staaten Europas und Amerikas. Indem ich auf unsere Unterredung zurückkomme, sei es mir gestattet, die Aufnahmen vorzuführen, die ich auf Ihren Wunsch hin, Herr Präsident, während des Unternehmens der Vega gemacht habe und die seine Exzellenz Sir Horace Wood betreffen, sowie die Verhandlungen, die er führte, und verbleibe in unwandelbarer Treue und Hochachtung auch in den dunklen Zeiten, in denen wir uns nun befinden, Ihr Dr. Med Mannerheim, Mitglied des Geheimen Dienstes. Zuerst die Aufnahme vom Start der Vega. Aufnahme Start der Vega. Passagiere des Raumschiffes Vega, einsteigen bitte. Passagiere des Raumschiffes Vega, einsteigen bitte. Nun, das gilt uns, Mannerheim. Wir müssen die Erde verlassen. Die anderen Herren sind an Bord. Ich bitte Eure Exzellenz, den Hut aufzusetzen und die schwarze Brille. Selbstverständlich. Spione könnten uns erkennen. Das ist immer zu befürchten. Ist dies Ihre erste Raumfahrt, Sir Horace Wood? Die erste. Da staunen Sie. Jedes Kind segelt heutzutage zum Mond, macht eine Reise zum Mars. Unsere Träume sind wahr geworden. Aber ich liebe die Erde zu sehr und die Träume zu wenig. Ist ja auch kein Klima außerhalb unseres Planeten, das nur halbwegs angenehm wäre, hört man sagen. In der Tat, Exzellenz. Passagiere des Raumschiffes Vega, einsteigen bitte. Passagiere des Raumschiffes Vega, einsteigen bitte. Exzellenz, wenn ich Sie bitten darf. Sie sind der Kapitän? Kapitän Lee. Darf ich Eure Exzellenz zur Kabine begleiten? Sie gehen zu liebenswürdig mit Leuten wie mir um, Kapitän. Mit Außenministern muss man gröber sein. Bandende. Unternehmen Vega, Aufnahme 2. Kabine der Vega. Hier, Exzellenz, Ihre Kabine. Sieht fremdartig aus. Dr. Mannerheim steht zu Ihrer Verfügung. Danke. Ich schnalle Sie nun an, Exzellenz. Bitte. Geht es so, Exzellenz? Gefesselt. Ich gebe Ihnen etwas Coramin. Nun lasse ich Sauerstoff und Helium in die Kabine strömen. Wie Sie wünschen. Möchten, Exzellenz, den Abflug beobachten? Ich bin neugierig. Sie sehen den Flugplatz. Spaßig, kein Mensch zu sehen. Sie halten sich in den Bunkern auf. Ein schöner Morgen. Das rote Licht, Exzellenz. In 20 Sekunden starten wir. Schade, wegfliegen zu müssen. Wäre gern fischen gegangen. Noch 10 Sekunden. Und nun kommt auch noch die Sonne. Wir starten. Da sehen wir schon die Hauptstadt und nun das Meer. Die Erde fällt von uns weg, Mannerheim. Ist der Druck auszuhalten? Es geht. Er nimmt zu. Etwas merkwürdig, wenn man es zum ersten Mal erlebt. Ruhig atmen. Gebe mir Mühe. Die Vega muss eine Geschwindigkeit von 36.000 Kilometern der Stunde erreichen. Mir unsympathisch. Auch mit dem Auto fahre ich nie mehr als 70. Mannerheim? Exzellenz? Sie sind der Leibarzt des Präsidenten? Sein Reisearzt. Ich begleitete ihn auf seiner Reise zum Mars. Und er bestimmte Sie, mich auf die Venus zu begleiten? Eine große Ehre für mich, Exzellenz. Das gelbe Licht. Nun ist der Druck der Beschleunigung am größten. Offenbar. Das grüne Licht. Wir haben die nötige Geschwindigkeit erreicht. Die Anziehungskraft der Erde ist überwunden. Das hätten wir. 8000 Kilometer über der Erde. Etwas hoch. Darf ich, Exzellenz, abschnallen? Bitte. So ist mir auch wohler. Schön, die Erde. Nicht wahr? Ein gebogener Schild. Das Meer, der dunkle Kontinent, gleißende Wolkenfelder. Keine Städte sind mehr sichtbar. Kein Gebilde von Menschenhand. Nicht einmal der Panama-Kanal. Alles ohne Zeichen von Leben. Schade, dass er falsch ist, dieser Planet. Falsch, Exzellenz? Seine Bewohner sagen nicht immer die Wahrheit. Wünschen, Exzellenz, den Beobachtungsraum zu besuchen. Führen Sie mich. Bandende. Aufnahme 3, Unternehmen Vega. Beobachtungsraum. Darf ich Oberst Roy vorstellen? Oberst Camille Roy? Gewiss, Exzellenz. Der vor einem Jahr den Handstreich auf Hanoi durchgeführt hat. Gewiss, Exzellenz. Und vor 3 Jahren jenen auf Warschau. Exzellenz besitzen ein gutes Gedächtnis. Nur mein Beruf, Roy. Nur mein Beruf. Doch da kommt der Kriegsminister. Ah, da sind Sie, Jawohl. Ein Ruck und schon schwebt man im Weltenraum. Ist's wirklich großartig. Ich war auch begeistert, als ich das vor 40 Jahren zum ersten Mal mitmachte. Bequem geworden, das Raumreisen. Übrigens, ich traf neulich einen Mummelgreis, dessen Urgroßvater noch die Pionierzeit erlebt hat. Die Brüder schwebten damals wie Engelchen in der Rakete herum und beim Start, da wurden sie zu Brei gequetscht. Hatten weder eigene Schwerkraft noch einen Schutz gegen die Beschleunigung. War auch wirklich ein primitives Völkchen damals. Ich weiß nicht, Kriegsminister. Manchmal denke ich, wir seien die echten Höhlenbewohner. Was? Trotz unserer Raumfliegerei? Eben deswegen. Also, Wood, Sie sind doch wirklich der Alte geblieben. Immer skeptisch. Ja. Oh, da sieht man ja schon die Erde. Imposant. Eine frei schwebende Kugel, wie der Globus im Geographieunterricht. Der Himmel schwarz mit einer Sonne darin und Millionen Sternen. Also ein Panorama ist das, Wood, ein Panorama. Ja, großartig, Kriegsminister. Ja, nun lernt er endlich einmal im Außenministerium, was es heißt, einen weiten Horizont zu haben, nicht? Bandende. Nun eine Aufnahme der Konferenz, die 3 Tage später an Bord der Vega stattfand. Sämtliche Minister und Staatssekretäre vereinigte und von seiner Exzellenz Sir Horace Wood präsidiert wurde. Unternehmen Vega 4, Ministerkonferenz im Weltraum. Meine Herren, ich gebe zuerst einen kurzen Überblick. Seien wir uns im Klaren, was wir wollen, was wir tun müssen. Seit 1945 haben wir keinen Weltkrieg mehr gehabt. Das sind nun 310 Jahre. Es folgte die Periode der partiellen Konflikte. Der Koreakrieg, der Bürgerkrieg in Indien, die australische Niederlage und wie diese Konflikte alle heißen. Jetzt ist ein neuer Weltkrieg unvermeidlich geworden, so schrecklich dies auch für einen Außenminister zuzugeben ist. 300 Jahre lang hat sich die Welt auf ihn vorbereitet. Die Diplomatie ist am Ende ihrer Künste. Der Kalte Krieg lässt sich nicht mehr verlängern. Ein Friede ist unmöglich. Die Notwendigkeit, einen Krieg zu führen, größer als die Furcht vor ihm. Die freien verbündeten Staaten Europas und Amerikas stehen Russland und dem verbündeten Asien, Afrika und Australien gegenüber. Die beiden Gegner sind annähernd gleich mächtig. Annähernd. Dies ist der traurige Grund, weshalb sich Mitglieder der Regierung der freien verbündeten Staaten auf dem Raumschiff Vega befinden. Ich möchte nun dem Minister für außerirdische Gebiete das Wort erteilen. Exzellenzen, meine Herren, unsere Lage ist nicht ganz glücklich. Der Mond ist verloren. Ein Verlust, den ich persönlich noch als schmerzlicher empfinde als jener Australiens. Der Vertrag von New Delhi hat uns die ganze der Erde zugewandte Seite entrissen und die der menschlichen Natur so feindlichen Eigenschaften, die auf ihm herrschen, machen einen Krieg gegen die russischen Mondforts leider unmöglich. Wir hätten den Vertrag von New Delhi eben nie unterschreiben dürfen. Ich mache den Kriegsminister Costello aufmerksam, dass auch er keine andere Lösung fand, als ich gezwungen war, diesen Vertrag, den ich bedauere, zu unterschreiben. Es gab keine andere Politik und zu etwas anderem als Politik waren wir nicht gerüstet. Ich bitte den Minister für außerirdische Gebiete weiterzufahren. Exzellenzen, meine Herren, der Mars hat sich neutral erklärt und ist zu mächtig, um zur Parteinahme zu unseren oder zugunsten Russlands gezwungen werden zu können. Bleibt die Venus. Ich glaube, es ist von Bedeutung, dass sich die hier versammelten Mitglieder der Regierung von den Verhältnissen auf der Venus ein Bild machen, Herr Minister. Klimatisch ist dieser Planet eine Katastrophe. Er befindet sich in einem Zustand, wie es die Erde vor etwa 150 Millionen Jahren war. Die Venus ist für eine anständige menschliche Besiedlung ungeeignet. Sowohl Russland als auch unsere verbündeten Staaten haben denn auch die Kommissäre zurückgezogen. Ich habe anderes darüber gehört. Um genau zu sein, weigerten sich unsere und die russischen Kommissäre, auf die Erde zurückzukehren, worauf wir und auch Russland es unterließen, neue hinzuschicken. Wie hieß unser letzter Kommissär? Bonstetten. Wann trat er zurück? Vor 10 Jahren. Warum kehrte er nicht zurück? Der Grund ist unbekannt. Herr Minister für außerirdische Gebiete, fahren Sie fort. Exzellenzen, meine Herren, wenn auch der Planet Venus sich für eine Besiedlung nicht eignet, so ist er doch von einem gewissen Nutzen. Sowohl wir als auch Russland und seine Verbündeten haben die Venus seit 200 Jahren als Strafkolonie benutzt und benutzen sie auch heute noch ausschließlich zu diesem Zweck. Unsere Raumschiffe laden die Verurteilten aus und entfernen sich wieder, ohne mit den Häftlingen in nähere Berührung zu treten. So sind diese Häftlinge frei? Frei in Bezug auf die Venus. Für die Erde sind sie tot. Wie sind die politischen Verhältnisse? Unbekannt. Die Einwohnerzahl? Unbekannt. Wie viele schicken wir hinauf? Jährlich 30.000. Und Russland? Unbekannt. Ich verstehe nicht, Wozu wir eine Abteilung für die Angelegenheiten auf der Venus brauchen, wenn wir von diesem Planeten nichts wissen? Es ist Aufgabe dieser Abteilung, die Gefangenentransporte zu organisieren, Exzellenz. Was mit den Gefangenen nachher geschieht, ist nicht Sache der Abteilung. Hauptsache ist, dass wir die Häftlinge abgeschoben haben. Welcher Art sind die Verurteilten, die wir nach der Venus schicken? Moralisch minderwertiges Menschenmaterial. Kriminelle und dann in erster Linie jene Leute, die kommunistische Ideen vertreten und aus Sicherheitsgründen entfernt werden müssen. Und wen schickt Russland auf die Venus? Moralisch minderwertiges Menschenmaterial. Kriminelle und dann in erster Linie jene Leute, die westliche Ideen vertreten und aus Sicherheitsgründen entfernt werden müssen. Es befindet sich demnach nicht nur moralisch minderwertiges Menschenmaterial auf der Venus. Ich bitte nun den Kriegsminister, uns über seine Ziele zu unterrichten. Ganz einfach. Es gilt, die Bagage da oben für einen Krieg gegen Russland und Asien zu gewinnen. Strategisch besitzt der Planet Venus den Vorteil, dass die Wolkenschicht seiner Atmosphäre eine Beobachtung der Oberfläche unmöglich macht. Das heißt, ein Angriff kann im Geheimen vorbereitet werden, was auf der Erde unmöglich ist, da sowohl wir als auch die Russen künstliche Monde besitzen, von denen aus wir einander beobachten. Ich schätze die Bevölkerung des Planeten auf 2 Millionen. Für einen Wasserstoff- oder Kobaltbombenangriff auf Asien und Russland brauche ich 200.000 Mann. Die Raumschiffe und die Bomben können Sie selber herstellen, wenn wir einige Wissenschaftler auf der Venus lassen. Haben sich solche Wissenschaftler zur Verfügung gestellt? Wir haben sie an Bord. Gut. Mit wem verhandeln wir? Mit einem gewissen Petersen. Besitzen wir nähere Angaben über diesen Herrn? Ein Mörder aus Deutschland. Schöne Aussichten. Dann mit einem John Smith. Was wissen wir über ihn? Er ist auf der Venus geboren und der Sohn eines amerikanischen Kommunisten. Noch besser. Endlich mit einem Jakob Petrov. Von dem wissen wir gar nichts. Scheint ein Russe zu sein. Meine Herren, unsere Mission ist vom Präsidenten beschlossen worden. Zu unser aller Überraschung und etwas überstürzt, wie es sich nun zeigt, da wir von der Venus nicht viel wissen. Ich habe diese Mission zu leiten. Wir stehen vor einer schweren Aufgabe. Noch wissen wir nicht, was die Bevollmächtigten dieses Planeten verlangen, wie mit ihnen zu verhandeln ist, ob wir eine Diktatur vorfinden oder ein parlamentarisches Staatswesen ähnlich dem unsrigen. Die Lage ist ernst. Wir müssen alles wagen, wenn wir nicht alles verlieren wollen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als nun dem Unternehmen der Vega das Beste zu wünschen. Bandende. Bevor ich zu den Ereignissen auf der Venus komme, gebe ich noch 2 Gespräche wieder, die seine Exzellenz Sir Horace Wood führte. Das erste mit mir beim Anblick der Venus, die nun groß wie der Mond, doch von viel heftigerem Licht vor uns im Raum hing, drohend weiß. Unternehmen Vega, Zwiegespräch. Wann landen wir, Mannerheim? In 6 Stunden, Exzellenz. Noch 6 Stunden. Und Ihre Aufgabe beginnt. Meine Aufgabe, Exzellenz? Der Präsident hat Sie beauftragt, mich zu beaufsichtigen. Er fürchtet wohl, dass auch ich auf der Venus bleibe, wie unsere Kommissäre. Ich verstehe nicht, Exzellenz. Sie sind Mitglied des Geheimen Dienstes. Exzellenz? Sie haben in der Tasche eine jener kleinen Maschinen, mit denen man die Gespräche aufnehmen kann. Ich weiß nicht. Aber ich weiß, Mannheim. Als Mitglied des Geheimen Dienstes werden Sie nie zugeben dürfen, dass Sie dazugehören. Schweigen wir darüber. Wir wissen ja beide, was auf dem Spiele steht. Bandende. Das 2. Gespräch fand mit dem Obersten Roy statt, kurz vor der Landung im Beobachtungsraum. Das Gespräch war schwer aufzunehmen, da ich keinen Verdacht erwecken durfte und weist er hier einige Störungen auf. Unternehmen Vega 6, Aufnahme gestört, Aufnahme gestört. Eine Frage, Oberst Rohr. Exzellenz? Warschau, vor 3 Jahren, haben Sie mit dem Raumschiff Deneb angegriffen? Gewiss. Hanoi, vor 1 Jahr, mit dem Raumschiff Attair. Richtig. Dann glaube ich mich zu erinnern, dass Sie da... Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welche Befugnisse. Beide Raumschiffe waren als Passagierschiffe getarnt. Kriegslist, Exzellenz. Dieses Schiff ist die Vega. Ich kenne mich wenig am Himmel aus, doch Attair, Deneb und Vega, das sind doch die Namen der Sommersterne. In der Tat. Sind Sie etwa auch die Namen ein und desselben Schiffes? Exzellenz sind scharfsinnig. Auch nur mein Beruf. Zu irgendetwas... Gute Scherze bekannt. Sie sind ein gefährlicher Bursche, Rohr. Ich bin Soldat. Eben. Und Sie sind an Bord. Auf Wunsch des Präsidenten. Mit einigen Wasserstoffbomben. Wie bei Warschau. Und Hanoi. Ich wüsste nicht, wozu. Um den Vorschlägen, die wir den Bewohnern der Venus unterbreiten, Nachdruck zu verleihen. Ich kann Ihnen keine Auskunft geben, Exzellenz. Das sollen Sie auch nicht. Rohr. Die Bewohner der Venus erwarten ein friedliches Schiff. Wir haben ihnen das Wort gegeben, ohne Waffen zu kommen. Mit Verwunderung habe ich Ihre Anwesenheit bemerkt, Oberst. Doch weiter darüber nachzudenken, kann ich mir als Außenminister der Freien Nationen beruflich nicht leisten. Nichts peinlicher als ein Diplomat, dessen rechte Hand weiß, was seine linke tut. Ich will es nicht wissen. Gehen Sie in Ihre Kabinen, bitte. Wie Sie meinen, Exzellenz. Gehen Sie in Ihre Kabinen, bitte. Anschnallen, bitte. Vergessen wir unser Gespräch, Rohr. Gewiss, Exzellenz. Hoffen wir, dass Sie mich nie daran erinnern müssen. Ich werde es nicht tun. Die Vega taucht in die Lufthülle der Venus. Die Vega taucht in die Lufthülle der Venus. Bandende. Bandende. Zu der nun folgenden Aufnahme möchte ich noch bemerken, da Sie mich, Herr Präsident, um einen genauen Bericht gebeten haben, dass der Eindruck, den wir von der Venus erhielten, wie wir landeten, schwer zu beschreiben und mit den Bildern, die wir von diesem Planeten auf der Erde kennen, nicht wiederzugeben ist. Wir landeten an dem uns angegebenen Punkt, nicht weit vom Nordpol des Planeten, an der Küste der Newton-Insel. Gewiss, jene Merkmale, die wir in der Schule von der Oberfläche der Venus gelernt haben, waren vorhanden. Der Riesenwuchs der Pflanzenwelt, der mit Vulkanen umstellte Horizont. Doch nicht dies war das Fürchterliche. Es war dies die Hitze, die Feuchtigkeit der Luft, die immer spürbaren Erdbeben, die diesen Boden umwühlen, verändern, vernichten und neu schaffen. Das Licht, welches unirdisch, seltsam und schwer zu beschreiben ist. Dieser Himmel ist stets ohne Sonne. Ein schwerlastender, wogender Wolkenbrei von unermesslichen Orkanen durchbrüllt, von einem gleißenden Silber, als wüte hinter den Massen von Dampf und Regengüssen ein tödliches Feuer. Ein Eindruck, den die ständigen elektrischen Entladungen der Atmosphäre noch verstärkten. Schon bei der Anfahrt konnten wir kilometergroße Kugelblitze beobachten, die durch die gigantischen Urwälder von Schachtelhalmen und Farngewächsen knatterten. Wir verließen die Vega. Der Boden schwankte, zitterte. Hinter uns lag der Urwald, fantastisch triefend vor Nässe. Vor uns roter, glühender Sand. Und dann, verschwommen, tosend, ein Ozean. Wir hatten eine riesige Menschenmenge erwartet, einen feierlichen Staatsakt. Seine Exzellenz Wood hielt den kleinen Zettel mit dem Konzept seiner Rede in den Händen, hatte sich auch seine mächtige Hornbrille aufgesetzt. Doch sahen wir nichts als drei Männer in zerschlissener Kleidung, die nur aus Hemd und Hose bestand. Sie näherten sich uns zögernd vom Strande her. Wir nahmen an, dass sie uns zum Verhandlungsort führen würden. Doch waren es zu unserer Überraschung die Bevollmächtigten selbst. Unternehmen Vega 7. Begrüßung durch die Bevollmächtigten der Venus. Ich bin John Smith. Sir Horace Wood. Darf ich bekannt machen, Herr Peterson? Guten Tag. Herr Petrov. Добрый день. Надеюсь, вы имели хорошую поездку. Seine Exzellenz, der Herr Kriegsminister. Meine Herren. Seine Exzellenz, der Herr Minister für die außerirdischen Gebiete. Guten Tag. Mein Hauptmitarbeiter. Es freut mich. Herr Smith. Meine Herren, es ist für uns ein Augenblick nicht ohne Größe, die Venus zu betreten. Nicht ohne Rührung stehen wir auf diesem uns so eigenartigen Boden eines anderen Planeten. Die Vereinigten Freien Nationen der Erde, deren Vertreter wir sind, wissen, dass die Ideale, denen wir uns untergeordnet haben und denen wir nachzuleben versuchen, die Ideale der Humanität und Freiheit. Die Ideale der Humanität und Freiheit auch auf der Venus zu finden sind, wenn auch vielleicht unter einer anderen Form. Und so sind wir denn nicht aus irgendwelchen Berechnungen zu Ihnen gekommen, sondern wir sind gekommen aus dem spontanen Entschluss, wie schon der alte Thomas Eliot sagte. Bandende. Seine Exzellenz konnte seine schöne Rede leider nicht vollenden. Ein ungeheuerliches Gewitter brach los, das uns zwang, fluchtartig das Verhandlungsschiff aufzusuchen. Eine Art primitives Unterseeboot, das wir völlig durchnässt erreichten. Wir waren überrascht. Wir hatten geglaubt, in einer Stadt oder in einem Landhaus zu verhandeln. Ich gebe nun ein Bruchstück der ersten Sitzung mit den Abgeordneten der Venus wieder, die unter fürchterlichen Bedingungen stattfand. Die 12-köpfige Kommission der Vereinigten Freien Staaten war eingepfercht in einem kleinen, schlecht beleuchteten Raum, der durch die Wogen des fremden Ozeans abenteuerlich hin und her geworfen wurde. Unternehmen Vega 8, erste Verhandlung mit Venus-Bevollmächtigten. Mannheim. Eure Exzellenz. Mir ist sterbensübel. Dieses unaufhörliche Auf und Ab des Schiffes. Und dazu dreht es sich wie im Karussell. Diese übergroßen Blitze. Scheußlich. Und durch die Luke sehe ich, wie eben hinter den Regenmassen ein Berg explodiert. Riesenmassen von glühender Lava. Die Bälle in der Luft. Das ist doch unanständig. Lächerlich, wie die Minister und die Staatssekretäre aussehen. Alle durchnässt, verschwitzt, die Röcke aufgeweicht. Ich heiße die Vertreter der Vereinigten Freien Nationen der Erde in unserem Verhandlungsschiff willkommen. Entschuldigen Sie bitte Herrn Petrov. Er ist mit der Bedienung des Schiffes beschäftigt. Kann die Bedienung des Verhandlungsschiffes nicht ein anderer als Herr Petrov übernehmen? Wir haben keinen anderen. Die Vorschläge, die wir zu unterbreiten haben, sind aber wichtig. Meine Herren, ich schlage vor, die Hauptstadt der Venus als Verhandlungsort zu bestimmen. Wir haben keine Hauptstadt. Dann eine größere Ortschaft. Es gibt keine Ortschaften. Wenigstens einen Raum auf dem Festland. Es gibt keinen Raum. Das Land ist zu unsicher, Gebäude zu tragen. Wir leben alle auf Schiffen. Dann bitte ich, besseres Wetter abzuwarten. Das Wetter auf der Venus ist nie besser, nur schlechter. Meine Herren von der Venus, über uns dürfte allgemeine Klarheit herrschen, während wir von den Verhältnissen auf der Venus nicht viel wissen. Darf ich daher fragen, in welchem Verhältnis die hier anwesenden Bevollmächtigten zu ihrer Regierung stehen und wie weit ihre Vollmachten gehen? Wir haben keine Regierung. Wie soll ich das verstehen? Wie ich es sagte. So. Seine Exzellenz, der Minister für außerirdische Gebiete, hat das Wort. Wenn wir Herrn Smith recht verstehen, besitzt die Bevölkerung der Venus keine feste Regierung, sondern nur einen Rat oder eine Volksvertretung, die in echt demokratischer Form nach dem Willen des Volkes handelt. Nicht wahr, Herr Petersen? Wir besitzen nichts dergleichen. Aber die Venus muss doch regiert werden. Die Venus ist groß und wir sind klein. Sie ist grausam. Wir müssen kämpfen, wenn wir leben wollen. Politik können wir uns nicht leisten. Ach! Seine Exzellenz, der Kriegsminister, hat das Wort. Herr Smith, Sie nennen sich Bevollmächtigter der Venus. Ich bin es. Ja, dann muss Sie doch irgendjemand bevollmächtigt haben. Ich selbst. So haben Sie in eigenem Namen gehandelt, als Sie mit uns die Funkverbindungen aufnahmen? Sie haben mit uns die Funkverbindung aufgenommen. Wir wollten uns mit Nachbarn in Verbindung setzen und hörten die Erde. Es war Zufall, dass wir Ihren Funkspruch hörten. Worauf Sie der Versuchung nicht widerstehen konnten und sich als Bevollmächtigte der Venus ausgaben. Das sind wir auch. Es ist unsere Pflicht, mit Ihnen zu verhandeln, weil wir Ihren Funkspruch empfangen haben. Keiner darf sich bei uns um seine Aufgabe drücken, auch wenn er diese Aufgabe zufällig erhält und sie ihm nicht im Mindesten liegt. Mir zu verrückt! So würde auch ein anderer mit uns verhandelt haben, wenn er unseren Funkspruch erhalten hätte? Natürlich. Und wäre als Bevollmächtigter aufgetreten? Wäre bevollmächtigt gewesen. Zum wahnsinnig werden! Herr Petersen, ist die Bevölkerung der Venus über unser Kommen informiert? Wir haben es den nächsten Schiffen mitgeteilt. Und? Wir werden ihnen mitteilen, was wir besprochen haben. Und wenn wir nun einen Vertrag abschließen? Werden wir es ihnen auch mitteilen. Wird die Bevölkerung der Venus diesen Vertrag respektieren? Wir sind ja die Bevollmächtigten. Ist es möglich, die Schiffe mit der Bevölkerung zu versammeln? Wenn es nötig wäre. Aber es ist ja nicht nötig. Meine Herren, als Vorsitzender der Mission der Vereinigten Freien Nationen der Erde stehe ich vor einer Situation, die ich nicht ganz erwartet habe. Rechtlich ist abzuklären, ob wir mit Ihnen, Herr Smith und Herr Petersen, verhandeln können, da wir auf der Venus keinen Staat vorfinden, der als juristische Person auftritt und mit dem Verträge abzuschließen wären, wenn ich mich, ich bin nicht Jurist, recht ausdrücke. Deswegen schlage ich vor, dass sich die hier versammelten Mitglieder unserer Mission auf unser Raumschiff zurückziehen, die Lage zu beraten. Bye. Bandende. Das Raumschiff hat die Lufthülle der Venus wieder verlassen und befindet sich 1000 Kilometer vom Planeten entfernt. Die 9. Aufnahme, Besprechung an Bord der Vega. Unternehmen Vega 9. Eine Minute länger in diesem Klima und ich wäre tobsüchtig geworden. Sollten die Russen hierher schicken? Habe noch nie einen unsinnigeren Planeten gesehen. Unerträglich. Beim Abflug sah ich ein Tier. Sah aus wie ein Chamäleon von 50 Meter Länge. Unanständig. Mir schien die Venus vernünftig. Jedes Mal, wenn ich auf Ideale zu sprechen kam in meiner Rede, hat's gedonnert. Wem haben Sie Ihre Rede gehalten, Wood? 3 vertrottelten Fischern oder was die Halunken sonst treiben, die in ihrer Freizeit unsere Funksprüche empfingen und eine diplomatische Mission von 3 Ministern und 6 Staatssekretären von der Erde auf ihr lausiges Boot lockten. Jahre haben unsere Wissenschaftler gebraucht, einen Apparat zu konstruieren, mit dem man mit der Venus die Funkverbindungen aufnehmen kann, ohne dass die Russen dahinter kommen. Eine lächerliche Angelegenheit. Als Minister für die außerirdischen Gebiete habe ich gegen dieses Abenteuer immer meine warnende Stimme erhoben. Eine himmeltraurige Angelegenheit. 45 Millionen Kilometer vergeblich hergebraust. Kehren wir auf die Erde zurück. Eine verlorene Sache muss man aufgeben. Die Venus beeindruckt mich. Die Leute da oben sind frei. Ich muss meine warnende Stimme erheben. Keine Regierung. Jeder in der Lage, Bevollmächtigter zu sein. Allerhand. Peinlich. Es ist immer peinlich, ein Ideal in der Wirklichkeit anzutreffen. Wie? Also, ich habe nichts von einem Ideal da oben entdeckt. Nun, gibt es eine idealere Politik als die, keine nötig zu haben? Sie wollen doch nicht etwa mit diesen Strolchen unterhandeln. Unsere einzige Chance, Kriegsminister. Und ich verstehe Sie nicht. Wir müssen Verbündete finden. Das können wir doch nie auf der Venus. Nur auf der Venus. Das hat in unserer Anfangskonferenz der Minister für außerirdische Gebiete schlagend bewiesen. Ich protestiere. Ich habe im Gegenteil stets meine warnende Stimme erhoben. Meine Herren, wir dürfen nicht den Kopf verlieren. Sonst verlieren wir ihn endgültig. Wir haben uns die Verhältnisse auf der Venus falsch vorgestellt. Wir wussten zwar nicht, was wir zu erwarten hatten, doch wir glaubten etwas zu finden, was dem, was wir auf der Erde kennen, ähnlich wäre. Nun ist es nicht so. Die Bewohner dieses Planeten stehen in einem grausamen Kampf mit der Natur. Sie können keine andere Idee haben, als diesen Kampf zu bestehen. In irgendeiner Art am Leben zu bleiben. Auch wenn dieses Leben trostlos ist. Wir sind für sie unwichtig. Doch in dem Augenblick, wo wir fähig sind, ihnen Hoffnung zu geben, ihre Lage ändern zu können, werden wir wichtig. Und wir sind dazu fähig. Sie sind optimistisch. Wir haben es mit Menschen zu tun. Sie sind nicht anders als wir und ebenso leicht zu verführen wie wir. Sie wollen ihnen Geld anbieten. Etwas Besseres. Macht. Ja, was haben Sie vor? Wir anerkennen Smith und Petersen als Bevollmächtigte und damit, da es keine Regierung auf der Venus gibt, als Regierung. Wir können doch nicht eine Regierung aus dem Nichts gründen. Aus dem Nichts, aber nicht mit Nichts, Kriegsminister. Wir sichern dieser Regierung die Unterstützung und die Macht der Vereinigten Staaten des freien Teils der Erde zu. Ich möchte meine warnende Stimme erheben. Petersen ist ein Verbrecher. Und viele Regierungen, mit denen wir auf der Erde verbündet sind, bestehen aus Verbrechern. Zweitens versprechen wir allen Bewohnern des Planeten die Rückkehr zur Erde, wenn sie mit uns die Russen besiegt haben werden. Geht das nicht zu weit? Wir müssen weit gehen, wenn wir ein weites Ziel erreichen wollen. Ja, wo sollen wir sie denn ansiedeln, um Himmels Willen? Ich möchte meine warnende Stimme erheben. Jedes Klima auf der Erde wird Ihnen als Paradies erscheinen. Eure Exzellenz. Was wollen Sie denn, Mannerheim? Wenn die Bewohner der Venus nicht wollen. Was sollen Sie denn nicht wollen? Zurückkehren, Eure Exzellenz. Unsinn, Mannerheim. Es gibt keine Hölle, die man nicht gern verlässt. Denken Sie an Bonstetten. Er ist geblieben. Und andere Kommissäre auch. Da machen Sie sich keine Sorgen, junger Mann. Was soll es auf der Venus schon Gutes geben, das einen zurückhält? Ich kenne Bonstetten. Habe mit ihm in Oxford und Heidelberg studiert. Er war ein weltfremder Mensch mit verkehrten Ideen. Kehren wir auf die Venus zurück, meine Herren. Es gibt nichts anderes. Schluss. Ministerberatung. Bandende. Und so kehrten wir denn zurück. Aufnahme der zweiten Landung auf der Venus. Die Exzellenzen schreiten gegen den Strand, mit Nylonmänteln gegen den Regen und gegen den Sand geschützt. Kämpfen mühsam gegen den Wind, der sich allmählich zum Orkan steigert. Der Regen ist heiß, der Sand fast glühend. Die Temperatur an die 50 Grad. Eine Frau kommt uns entgegen. Ich schätze sie auf 40 Jahre. Sie ist wie die Männer gekleidet, ohne Schutz gegen die Wasser- und Sandmassen, die heranpeitschen. Ja, ich bin Wood. Ich bin Irene. Sie wollen uns zu Herrn Smith und Herrn Petersen führen. Smith und Petersen können nicht kommen. Wir haben doch abgemacht. Sie haben einen Wal gesichtet. Sie sind natürlich anders als die Wale auf der Erde, aber man kann sie essen. Die meisten Tiere hier können wir nicht essen. Es ist wichtig für uns, dass wir Wale jagen. Bei allem Respekt vor diesen essbaren Walen, aber mit wem sollen wir jetzt verhandeln? Mit mir! Mit Ihnen? Ich bin die neue Bevollmächtigte. Petersen hat mir alles erzählt. Wir können in der Kantine des Spitalschiffs verhandeln, wo ich Schwester bin. Der Arzt hat es mir erlaubt. Aber nicht lange, hat er gesagt. Bandunterbrechung. Die 11. Aufnahme. Kantine des Spitalschiffs. Primitiv. Alles nass. Der Verhandlung mit der Krankenschwester geht ein Gespräch der Minister voraus. Gespräch mit weiblichem Bevollmächtigten der Venus. Gehen wir zurück. Der Sturm nimmt zu. Eben explodierte aufs Neue ein Gebirgsmassiv. Und rechts schießt eine Insel aus den Fluten. Gänzlich unstabile Gegend. Ich habe stets meine warnende Stimme erhoben. Ihr Plan ist gescheitert, Wood. Aber warum denn? Sie wollten Smith und Petersen als Regierung anerkennen, und nun sind die beiden Wale fischen gegangen. Noch nie ist eine diplomatische Mission auch nur annähernd so beleidigt worden. Man hält uns in einer verstunkenen Kantine zu Narren. Wenn wir nicht die Russen auf dem Puckel hätten, wäre es unsere Pflicht, diesen Kerlen den Krieg zu erklären. Wir haben da doch noch unseren irdischen Stolz. Nun? Und? Sir Horsewood, heißt das, dass Sie diese Krankenschwester als Regierung der Venus anerkennen wollen? Natürlich. Das ist doch unmöglich. Ein Spiel geht erst dann verloren, wenn man nicht mehr mitspielt. Also das ist mir zu hoch, Wood. Ich verstehe von Politik überhaupt nichts mehr. Nur die Politik von Eseln ist zu verstehen, lieber Kriegsminister. Was hört man denn da für ein Stöhnen, Mannerheim? Ich glaube, eine Geburt, Eure Exzellenz. Darum ist die Irene verschwunden. Wir werden zwischen Wöchnerinnen verhandeln müssen. Ach, diese Hitze! Ach, Da kommt die Krankenschwester endlich zurück. Meine Herren, ich habe meinen Mann mitgebracht. Er ist taubstumm. Ein Leiden, das hier oft vorkommt. Er wird eine Suppe essen. Wir haben keinen anderen Raum. Aber gewiss doch. Was haben Sie uns zu sagen? Als Chef unserer Mission darf ich die Mitteilung machen, dass die Vereinigten Freien Staaten der Erde Sie als Bevollmächtigte offiziell anerkennen und damit als Staatsoberhaupt. Tja, das verstehe ich nicht. Wir würdigen durchaus den Umstand, dass die Bevölkerung der Venus keine Regierung braucht, bedingt durch die Abgeschlossenheit des Planeten vom übrigen Sonnensystem. Doch da nun die Vereinigten Freien Staaten der Erde die Venus politisch anerkennen, ist eine Regierung formell notwendig. Der Bevollmächtigte der Venus ist so automatisch mit der Regierung der Venus identisch. Ich bin Krankenschwester. Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie sagen. Das ist auch gar nicht nötig. Es ist dies ein rein diplomatisch-arbeitstechnischer Vorgang, der uns erlaubt, mit der Bevölkerung der Venus Verträge abzuschließen. Gut, wenn Sie durchaus wollen. Ich bin das Staatsoberhaupt. Ich denke mir nun einen feierlichen Staatsakt. Wir rufen möglichst viele Venusbewohner zusammen. Wieso denn? Um Sie als Staatsoberhaupt einzusetzen. Das haben Sie doch getan. Das muss aber öffentlich geschehen. Die Bewohner der Venus haben das Recht zu wissen, dass sie nun endlich eine Regierung besitzen, die international anerkannt worden ist. Ich bin überzeugt, dass auch der Mars die Venus anerkennen wird. Das interessiert doch keinen Menschen. Aber gnädige Frau... Ich bin die Regierung der Venus nur in Bezug auf die Erde. Sie haben den Bevollmächtigten zum Staatsoberhaupt erklärt. Das ist Ihre Sache. Ich bin zufällig dieser Bevollmächtigte, weil ich diesen Nachmittag frei habe. Morgen wird es ein anderer sein, falls sich jemand noch frei machen kann. Ich sagte schon, dass die Wahljagd begonnen hat. Man kann doch unmöglich jeden Tag die Regierung wechseln. Sie brauchen eine Regierung bei uns. Wir nicht. Ach, wir drehen uns ja im Kreise herum. Und dabei diese Hitze, diese schwüle, unheimliche Hitze. Ja, was wollen Sie eigentlich von uns? Gnädige Frau. Sagen Sie doch nicht immer gnädige Frau zu mir. Ich bin Irene. Irene, es gilt, die Freiheit zu verteidigen. Wieso denn? Ach, aber gnädige Frau. Nein, nein, nein, nein! Verzeihen Sie, nebenan muss eine Amputation vorgenommen werden. Und wir haben keine Mittel zur Narkose. Oh, bitte, bitte. Ach, diese Hitze. Ich halte einfach diese Hitze nicht aus. Die Frage, Irene, wieso denn die Freiheit verteidigt werden müsse, stellt sich gewiss noch nicht auf diesem glücklichen Planeten, was seine politische Lage betrifft. Wohl aber auf dem unsrigen. Und es ist zweifellos, dass sie sich auch hier stellen wird, falls die Mächte siegen, welche die Freiheit auf der Erde bedrohen. Die Vereinigten Freien Staaten werden von Russland bedroht und seinen Satelliten, die nur darauf warten, dass die Venus besetzt wird. Bandende. Gestört. Da die Rede seiner Exzellenz, in der er der Krankenschwester unseren Standpunkt in leicht fasslicher und populärer Form erläuterte, stark beschädigt ist, teils durch eine fehlerhafte Aufnahme, Verzeihung, teils auch gestört durch die Amputation, gehe ich gleich zur Aufnahme der sich anschließenden Verhandlung über. Unternehmen Vega 12, Fortsetzung der Verhandlung mit der weiblichen Bevollmächtigten der Venus. Diese Hitze. Ja, furchtbar. Unser Standpunkt, unsere Wünsche und unser Angebot dürften somit der Regierung der Venus klar sein. Sie wünschen demnach, dass wir an einem Krieg gegen Russland teilnehmen? Gewiss. Wir sind von Russland nicht bedroht. Ich habe eine Frage an Sie zu stellen, Irene. Fragen Sie. Sie sind eine Russin? Ich war eine Polin und bin vor 6 Jahren deportiert worden. Ohne Zweifel, weil Sie die hehren Ideale der Freiheit, der Humanität und der Privatwirtschaft vertraten. Ich war Straßendirne. Mein liebes Kind. Ich bin Schwester Irene. Schwester Irene. Ich gebe noch einmal das feierliche Versprechen, dass die Bewohner der Venus die Erlaubnis erhalten werden, auf die Erde zurückzukehren, wenn sie auf unserer Seite am Krieg teilnehmen. Wir wollen nicht zurück. Schwester Irene, vergessen Sie nicht, dass Sie nun im Namen aller sprechen. Ich kann es verstehen, dass Sie aus persönlichen Gründen nicht zurückkehren wollen. Aber es sind Menschen hier, die man auf die Venus verbannte, weil sie für die Freiheit auf der Erde kämpften, für ein würdiges Leben. Die werden zurückkehren wollen. Ich kenne niemanden, der zurückkehren will. Diese Hitze. Der Minister für außerirdische Gebiete ist in Ohnmacht gefallen, Eure Exzellenz. Untersuchen Sie ihn, Mannerheim. Wir müssen ins Raumschiff zurück, Exzellenz. Er ist in Lebensgefahr. Auch ich halte es nicht mehr aus, Wood. Ich bin nass vor Schweiß und Sie sind totenbleich. Gut, Costello. Wir brechen auf. Schwester Irene. Ja? Wird mein Vorschlag den Bewohnern der Venus unterbreitet? Wenn Sie es wünschen. Ich wünsche es. Sie scheinen sich über die Bedeutung unserer Mission nicht im Klaren zu sein. Wir kehren auf unser Raumschiff zurück und kommen morgen wieder. Mit wem wir dann verhandeln, wissen wir nicht. Aber wir müssen die Gewissheit haben, dass unser Vorschlag der Bevölkerung der Venus unterbreitet wird. Wenn Sie Wert darauf legen. Bandende. Die 13. Aufnahme. In der Kabine seiner Exzellenz an Bord der Vega. 1500 Kilometer außerhalb der Venus. Unternehmen Vega 13. Behandlungsbeleg. Nun eine Kalziumspritze, Exzellenz. Wie Sie wünschen. Ich lasse noch etwas Sauerstoff in die Kabine. Wie geht es dem Minister für die außerirdischen Gebiete? Schlecht. Dem Kriegsminister? Auch nicht besonders. Und der Staatssekretär für die Venus hat beim Aufstieg einen Schlag erlitten. Tut mir leid. Sein Zustand? Hoffnungslos. Ich selbst? Eiweiß? Habe ich oft. Die Blutsenkung unbefriedigend. Na, wenn schon. Erhöhte Temperatur. Das kommt vom Ärger, Mannerheim. Der Kriegsminister, Euer Exzellenz. Setzen Sie sich auf mein Bett, Kriegsminister. Danke. Habe es auch nötig. Zuerst haben wir mit einem Mörder und einem Kommunistensohn verhandelt, dann mit einer Straßendirne, die wir zum Staatsoberhaupt ernannten. Nimmt mich Wunder, mit wem wir das nächste Mal konferieren. Wohl mit einem Straßenkehrer und mit einem Lustmörder. Sollten uns andere Verhandlungspartner suchen. Es gibt nur einzelne Schiffe, die irgendwo in den Ozean herumtreiben. Und die können wir nicht finden. Durch Funk? Niemand antwortet. Dass man sich nicht einmal für uns interessiert. Die Kerle könnten doch wenigstens neugierig sein. Oberst Roy wünscht, Exzellenz zu sprechen. Bitte. Exzellenz? Was wünschen Sie, Oberst Roy? Das Wissen, Eure Exzellenz. Sie kommen mich an unser Gespräch zu erinnern? Gewiss, Exzellenz. Wie viele Bomben haben wir an Bord? 10. Auf Befehl des Präsidenten der Vereinigten Freien Staaten? Auf Befehl des Präsidenten. Ich weiß, es ist unangenehm, wo Sie ständig mit Idealen gekommen sind, Wood. Aber schicken Sie doch einfach einen Staatssekretär mit einem Ultimatum zu den Leuten. Ich werde gehen, Kriegsminister. Allein. Mit Mannerheim. Seine Exzellenz und ich sind vom taubstummen Gatten der Straßendirne in die Kantine des Spitalschiffes geleitet worden, wo uns ein hagerer, etwa 60-jähriger Mann im Halbdunkel des nassen Raums erwartet. Unternehmen Vega 14. Unterredung des Außenministers Wood mit dem ehemaligen Kommissär Bonstetten. Es fällt schwer, dich willkommen zu heißen, Wood. Du kommst in einer traurigen Mission. Du bist... Bonstetten. Du hast mit mir in Oxford und Heidelberg studiert. Du hast dich verändert. Tja, ziemlich. Wir haben zusammen Plato gelesen und Kant. Eben. Ich hätte mir denken sollen, dass du hinter dem allen steckst. Ich stecke hinter nichts. Du bist unser Kommissar gewesen und wirst dich der Venus bemächtigt haben. Unsinn! Ich bin Arzt geworden und dies ist meine freie Stunde. Nun bin ich der Bevollmächtigte und werde mit dir reden. Und der russische Kommissär? Jagt Wale. Hast du eine Zigarette? Mannerheim wird dir eine anbieten. Seit 10 Jahren habe ich keine mehr geraucht. Neugierig, wie das wieder schmeckt. Hier, bitte sehr, Feuer. Danke. So weißt du Bescheid. Natürlich. Auch über meinen Vorschlag bist du informiert. Irene hat mir alles erzählt. Nett, dass ihr sie zum Staatsoberhaupt ernannt habt. Wir nennen sie nur noch Exzellenz. Die anderen sind benachrichtigt? Wir haben nach allen Schiffen gefunkt, die wir erreichen konnten, ob jemand zurückkehren wolle. Die Antwort? Niemand. Ich bin müde, Bonstetten. Ich muss mich setzen. Du wirst Eiweiß haben und erhöhte Temperatur. Das haben wir alle die erste Zeit hier. Niemand von euch will zurück? Es ist nun einmal so. Ich kann es nicht begreifen. Du kommst von der Erde. Darum kannst du es nicht begreifen. Ihr seid doch auch von der Erde. Das haben wir vergessen. Hier kann man doch nicht leben. Wir können es. Dann muss es ein fürchterliches Leben sein. Ein richtiges Leben. Was verstehst du darunter? Was wäre ich auf der Erde, Wood? Ein Diplomat. Irene, eine Dirne. Wieder andere wären Verbrecher oder Idealisten, verfolgt von einer allmächtigen Staatsmaschine. Und nun? Du siehst. Ich bin Arzt. Und operierst ohne Narkose. Die Zigarette schmeckt nicht mehr. Sie ist nass geworden in dieser Feuchtigkeit und qualmt nur. Ich habe Durst. Hier hast du abgekochtes Wasser. Das verteufelte Licht in den Luken. Zitronengelb. Der stinkige Dampf dieser Luft macht mich schwindelig. Es gibt keine andere Luft. Nur das Licht wechselt. Zitronengelb und manchmal wie gleißendes Silber, oft auch sandig rot und in den Nächten von tiefstem Schwarz. Natürlich. Alles müssen wir uns selber schaffen. Werkzeuge, Kleider, Schiffe, Funkapparate, Waffen gegen die riesenhaften Tiere. Alles fehlt. Die Erfahrung, das Wissen. Das Gewohnte, das Vertrauen in den Boden, der sich ständig ändert. Keine Medikamente, Pflanzen, Früchte, die wir nicht kennen, die meisten giftig. Selbst an das Wasser kann man sich nur langsam gewöhnen. Es schmeckt scheußlich. Aber es ist trinkbar. Was habt ihr gegen die milde Erde eingetauscht? Dampfende Ozeane, brennende Kontinente, rotglühende Wüsten, ein tosender Himmel. Welche Erkenntnis habt ihr dafür bekommen? Dass der Mensch etwas Kostbares ist. Ein Wunder. Und sein Leben eine Gnade. Lächerlich. Diese Erkenntnis haben wir auf der Erde schon lange. Nun, Lebt ihr nach dieser Erkenntnis? Und ihr? Die Venus zwingt uns, nach unseren Erkenntnissen zu leben. Das ist der Unterschied. Wenn wir hier einander nicht helfen, gehen wir zugrunde. Darum bist du nicht mehr zurückgekehrt? Ja, darum. Und hast die Erde verraten? Ich desertierte. In eine Hölle, die ein Paradies ist. Wir müssten töten, wenn wir zurück wollten. Denn helfen und töten ist bei euch dasselbe. Wir können nicht mehr töten. Wir müssen vernünftig sein. Das Leben ist heilig. Wer gibt das nicht zu? Ich habe ja sogar in Oxford über dieses Thema eine Dissertation geschrieben. Doch wenn die Russen siegen, wird es ein entheiligtes Leben sein. Darum müsst ihr uns helfen. Auch hierher werden die Russen kommen. Wir fürchten uns nicht. Ihr schätzt die politische Lage sehr falsch ein. Du vergisst, dass wir die Strafkolonie der ganzen Erde sind. Die Menschheit schickt sich an, um den Besitz der schönen Zimmer und der einträglichen Grundstücke zu kämpfen. Nicht um die Abfallgrube, die allen gemeinsam ist. Für uns interessiert sich niemand. Ihr braucht uns jetzt nur, um uns wie Hunde vor den Wagen eures Krieges zu spannen. Ist der Krieg zu Ende, fällt auch dieser Grund dahin. Ihr könnt uns zwar hierher schicken, aber nicht zur Rückkehr zwingen. Ihr habt keine Macht mehr über uns. Ihr habt uns aus der Menschheit entlassen. Die Venus ist nun fürchterlicher als ihr. Wer auch immer ihren Boden betritt, fällt unter ihr Gesetz. Und es wird ihm keine andere Freiheit gewährt als die ihre. Die Freiheit zu krepieren. Die Freiheit, recht zu handeln und das Notwendige zu tun. Auf der Erde konnten wir das nicht. Die Erde ist zu schön, zu reich. Ihre Möglichkeiten sind zu groß. Sie verführt zur Ungleichheit. Auf ihr ist Armut eine Schande. Nur hier ist Armut etwas Natürliches. An unserer Nahrung, an unseren Werkzeugen klebt nur unser Schweiß. Nicht noch Ungerechtigkeit wie auf der Erde. Und so haben wir Furcht vor ihr. Furcht vor ihrem Überfluss. Furcht vor dem falschen Leben. Furcht vor einem Paradies, das eine Hölle ist. Bist du sicher, dass wir euch nicht zwingen können? Ich bin sicher. Ich muss dir die Wahrheit sagen, Bonstetten. Wir haben Bomben bei uns. Euer Raumschiff ist ein getarntes Kriegsschiff. So ist es. Atombomben? Wasserstoffbomben. Mit einem Kobaltmantel darum, nicht wahr? Mit einem Kobaltmantel. Ich dachte es. Du dachtest es? Du kommst in einer traurigen Mission, ich sagte es dir. Ich war ahnungslos. Es geschah auf Befehl des Präsidenten. Ich war überrascht, wie ich es gestern vernahm, Bonstetten. Ich glaube dir ja. Es ist mir natürlich peinlich. Aber wir sind in einer fürchterlichen Lage. Doch kann an unserem guten Willen nicht gezweifelt werden. Die Freiheit und die Humanität, für die wir kämpfen, werden sich schließlich durchsetzen. Natürlich. Wir sind einfach momentan gezwungen, scharfe Maßnahmen zu ergreifen. Selbstverständlich. Es tut mir wirklich leid, Bonstetten. Ihr werdet die Bomben abwerfen, wenn wir euch nicht helfen. Wir müssen. Wir können euch nicht hindern. Ihr seid verloren. Viele. Andere werden entkommen. Die Schiffe waren gewarnt, als ihr kamt. Sonst lebten wir nahe beieinander. Doch nun sind wir über den ganzen Planeten verstreut. Auch das Kind, das gestern hier geboren wurde, rast schon mit seiner Mutter auf einem Schiff, getrieben von einem Taifun fern von uns durch das Meer. Das habt ihr alles vorausgeahnt? Wir waren schließlich auch einmal auf der Erde. Ich muss nun gehen. Du wirst dich erholen müssen, wenn du zurückkehrst. Geh in die Schweiz. Ins Engadin. Ich war einmal dort im letzten Sommer vor 15 Jahren. Ich vergesse nie die Bläue dieses Himmels. Ich fürchte, die politische Lage... Natürlich. Eure politische Lage. Daran habe ich gar nicht gedacht. Du hast noch Familie auf der Erde, soweit ich orientiert bin. Deine Frau, zwei Söhne. Hast du ihnen eine Nachricht zu geben? Nein. Leb wohl. Stirb wohl, willst du sagen. Mein Spitalschiff wird deinen Bomben nicht entgehen. Bonstetten. Der Mann Irenis wird dich an Land bringen. Wir werden die Bomben natürlich nicht abwerfen, Bonstetten. Ich habe nur damit gedroht. Da wir euch nicht zwingen können, wäre dies nur eine sinnlose Grausamkeit. Ich gebe dir mein Wort. Ich nehme es dir nicht ab. Ich bin kein Mörder. Aber ein Mensch der Erde. Du kannst die Tat nicht zurücknehmen, die du denken konntest. Ich verspreche es dir. Du wirst dein Versprechen nicht halten. Deine Mission ist gescheitert. Noch hast du Mitleid mit mir. Doch wenn du auf dein Schiff zurückkehrst, wird dein Mitleid verblassen und dein Misstrauen erwachen. Die Russen könnten kommen und mit uns ein Abkommen schließen, wirst du denken. Du wirst zwar wissen, dass dies unmöglich ist, dass wir die Russen behandeln würden, wie wir euch behandelt haben. Aber an deinem Wissen wird ein Stäubchen Furcht kleben, dass wir uns doch vielleicht mit euren Feinden verbünden könnten. Und um dieses Stäubchens Furcht willen, um dieser leichten Unsicherheit willen in deinem Herzen, wirst du die Bomben abwerfen lassen. Auch wenn sie sinnlos sind. Auch wenn du Unschuldige triffst. Und so werden wir sterben. Du bist mein Freund, Bonstetten. Ich kann doch einen Freund nicht töten. Man tötet leicht, wenn man seine Opfer nicht sieht. Und du wirst mich nicht sterben sehen. Das sagst du, als wäre es etwas Leichtes zu sterben. Alles Notwendige ist leicht. Man muss es nur annehmen. Und das Notwendigste, das Natürlichste auf diesem Planeten ist der Tod. Er ist überall und zu jeder Zeit. Zu große Hitze, zu viel Strahlung, der Boden radioaktiv. Überall Würmer, die unter unsere Haut, in unsere Eingeweide dringen. Bakterien, die unser Blut vergiften. Viren, die unsere Zellen zerstören. Auf einem schmalen, zerbrechlichen Steg haben wir unsere Leben in das Meer des Todes hineingebaut. Wie noch heute die Sonnenpilze eurer Bomben über uns herfallen werden, so kann auch heute, vorher noch, dieser Boden sich öffnen, die glühenden Massen des Venusinnern über uns zu ergießen. Wir fürchten nicht eure Bomben, weil wir mitten im Tode leben und lernen mussten, ihn nicht mehr zu fürchten. Ihr seid unangreifbar in der Festung eurer Armut und eurer Todesnähe. Geh jetzt. Bonstetten, ich bewundere dich. Du hast recht und ich Unrecht. Ich gebe es zu. Das ist lieb von dir. Was du über eure Armut und über euer gefährdetes Leben gesagt hast, berührt mich tief. Es ist immer mein Wunsch gewesen, nach dem Vorbild des Evangeliums so tapfer und so arm zu leben wie ihr. Das ist schön von dir. Wenn ich jetzt nicht Außenminister der Freien Vereinigten Nationen der Erde wäre, würde ich bei dir bleiben. Das ist edel von dir. Aber ich kann jetzt natürlich die Erde nicht einfach im Stich lassen. Das ist ja klar. Es ist eben tragisch, dass ich in dieser Hinsicht nicht frei bin. Du musst jetzt nicht traurig sein. Aber die Bomben werden nicht abgeworfen. Wir wollen jetzt nicht mehr darüber sprechen. Mein Wort, Bonstetten. Leb nun wohl. Ende der Unterredung des ehemaligen Kommissärs mit Außenminister Wood. Die 15. Aufnahme. Das Raumschiff Vega fliegt zur Erde zurück. Unternehmen Vega 15. Abschlussaktion des obersten Roi. Eure Exzellenz? Die Verhandlungen sind ergebnislos verlaufen, Oberst Roy. Dann lasse ich die Bomben abwerfen, Exzellenz. Die Bomben werden nicht abgeworfen, Oberst Roy. Befehl des Präsidenten. Für das Unternehmen der Vega trage ich die Verantwortung. Der Befehl ist sinnlos. Gewiss, Exzellenz können mich hindern. Aber der Befehl des Präsidenten ist ein militärischer Befehl. Man wird Exzellenz vor ein Kriegsgericht stellen. Wenn es der Präsident befohlen hat, Oberst Roy, müssen wir die Bomben eben abwerfen. Möglichst gleichmäßig über die Venus verteilt. Bereit zum Start? Bereit zum Start. Bereit zum Start. Mannheim. Exzellenz. Ich schnalle sie nun an. Bitte. Ja. Geht es so, Exzellenz? Gefesselt. Das rote Licht, Exzellenz. Noch 20 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Gescheitert. Wir starten. Mannheim. Exzellenz? Die Russen könnten mit der Venus einen Pakt schließen. Eben. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber doch möglich. Leider. Bomben bereit? Bomben bereit. Diese Möglichkeit, so unwahrscheinlich sie ist, zwingt uns, die Bomben zu werfen. Luken öffnen! Luken geöffnet! Wir müssen auf sicher gehen. Sicher, Exzellenz. Bomben abwerfen! Bomben abgeworfen! Bomben abgeworfen! Welche Höhe haben wir? 100 Kilometer. Gut. Höchstgeschwindigkeit einschalten. Höchstgeschwindigkeit eingeschaltet. Wie geht es dem Minister für außerirdische Gebiete? Er lebt auf. Auch mir geht es besser. Morgen findet ein Ministerrat statt. Die Politik geht weiter. Bomben im Ziel? Bomben im Ziel. Die Wirkung? Nicht zu beobachten, Exzellenz. Wir können es uns ja denken. Gewiss, Exzellenz. Herr Dr. Med Mannerheim, Mitglied des Geheimen Dienstes. Exzellenz, missverstehen mich. Im Gegenteil. Wir verstehen uns sehr gut. Ihr Auftrag ist erfüllt. Sie können den kleinen Apparat in Ihrer Tasche abstellen. Ich desertiere nicht, wie Bonstetten. Der Präsident der Freien Vereinigten Staaten wird mit Wohlwollen meine Haltung an seinem Abhörgerät verfolgen können. Ich bin bestürzt, Exzellenz. Ich darf mein Ehrenwort geben. Ich bin weder Mitglied des Geheimen Dienstes, noch wurden Aufnahmen gemacht. Und es befindet sich kein Apparat in meiner Tasche. Sie müssen lügen. So wie ich mich belügen muss. Wir wollen nicht mehr darüber reden. Exzellenz. Mich ekelt das alles. Diese Venus ist fürchterlich. Sind schließlich alles Verbrecher da oben. Bin sicher, dass Bonstetten sich mit den Russen verbünden wollte. War Theater, das sie uns vorspielten. Glaube ich auch, Exzellenz. Nun sind die Bomben gefallen. Und bald werden sie auch auf der Erde fallen. Bin froh, dass ich einen atombombensicheren Keller habe. Von Amts wegen. Und endlich Ferien. Die hat ein Außenminister im Krieg ja immer. Nur aufs Fischen werde ich verzichten müssen. Werde Klassiker lesen. Am besten T.S. Eliot. Der beruhigt mich am meisten. Es gibt nichts Ungesünderes als spannende Lektüre. Da haben Exzellenz ein goldenes Wort geprägt. Bandende. Ende des Berichtes an den Staatspräsidenten über das Unternehmen der Vega. Der Bayerische Rundfunk brachte ein Hörspiel von Friedrich Dürrenmatt. Das Unternehmen der Vega. Die Personen und ihre Darsteller waren Sir Horace Wood, Außenminister, Kurt Horwitz, Dr. Mannerheim, Peter Lühr, der Kriegsminister, Otto Brüggemann, der Minister für außerirdische Gebiete, Hans-Hermann Schaufuß, Oberst Rohr, Fritz Rasp, Bonstetten, Erwin Kalser, Irene, Edith Herdegen, John Smith, Klaus Fee Krause, Herr Petersen, Fritz Strassner, Automatenstimme, Ingeborg Hoffmann und Ernst Rothmund, Justin Lauterbach, Walter Hilbring, Leo Bardischewski, Christian Marschall, Karin Esch und Hans Quiczora. Musik Tibor Inzedi. Regie Walter Ohm.